Verzeihen Sie, meine Damen und Herren, die Störung, von der ich nicht einmal weiß, ob sie angenehm, ob sie unangenehm sein wird. Darum zunächst ein wenig Musik. Es stimmt uns freundlicher. Bitte schön. Die Musik könnte ein wenig fröhlicher, könnte beschwingter sein, zugegeben. Aber bitte bedenken Sie, es ist ein sonnenüberströmter, heißer Tag. Prinz Leonce halb ruhend auf einer Bank im Garten. Die Bienen sitzen träge an den Blumen. Die Bienen sitzen so träge an den Blumen. Und der Sonnenschein liegt so faul auf dem Boden. Es grassiert ein entsetzlicher Müßiggang. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Was die Leute nicht alles aus Langeweile treiben. Sie studieren aus Langeweile, sie beten aus Langeweile, sie verlieben, verheiraten, vermehren sich aus Langeweile und sterben endlich aus Langeweile. Und das ist der Humor davon. Alles mit den wichtigsten Gesichtern. Ohne zu merken, warum und meinen, weiß Gott was dazu. Alle diese Helden, diese Genies, diese Dummköpfe, diese Heiligen, diese Sünder, diese Familienväter sind im Grunde nichts als raffinierte Müßiggänger. Warum muss ich es gerade wissen? Das also sind die Gedanken des Prinzen Leonce, als Valerio, sein Freund und Bedienter, zu ihm tritt. Ein wenig betrunken leider, denn er stellt sich dicht vor den Prinzen hin, legt den Finger an die Nase, sieht ihn starr an und sagt: Ja. Richtig. Haben Sie mich begriffen? Vollkommen. Nun, so wollen wir von etwas anderem reden. Ich werde mich indessen das Gras hier legen und meine Nase oben zwischen den Halmen herausblühen lassen und romantische Empfindungen beziehen, wenn die Bienen und Schmetterlinge sich darauf wiegen wie auf einer Rose. Aber Bester, schnaufen Sie nicht so stark. Oder die Bienen und Schmetterlinge müssen verhungern über den ungeheuren Prisen, die Sie aus den Blumen ziehen. Ach, Herr. Ach, was ich ein Gefühl für die Natur habe. Das Gras steht so schön, dass man ein Ochs sein möchte, um es fressen zu können. Und dann wieder ein Mensch, um den Ochsen zu essen, der solches Gras gefressen. Unglücklicher. Sie scheinen auch an Idealen zu laborieren. Es ist ein Jammer. Man kann keinen Kirchturm herunterspringen, ohne den Hals zu brechen. Man kann keine 4 Pfund Kirschen mit den Steinen essen, ohne Leibweh zu kriegen. Seht, Herr, ich könnte mich in eine Ecke setzen und den ganzen Abend bis zum Morgen singen. Hei, da sitzt eine Fleck an der Wand, Fleck an der Wand, Fleck an der Wand und so fort bis zum Ende meines Lebens. Hei, da sitzt Halt's Maul Fleck. Mit deinem Lied. Man könnte darüber ein Narr werden. So wäre man doch etwas. Ein Narr. Ein Narr. Wer will mir seine Narrheit gegen meine Vernunft verhandeln? Man sieht, auch Valerio hat seine Gedanken, genauso wie Leonce die seinen hat. Genauso wie auch König Peter vom Reiche Popo ohne eben diese Gedanken nicht auskommt. Nicht einmal dann, wenn 2 Kammerdiener eifrig bemüht sind, den hohen Herrn anzukleiden. Nun ja, der Mensch muss eben denken. Der Mensch muss denken. Und ich muss für meine Untertanen denken. Denn sie denken nicht, sie denken nicht. Die Substanz ist das an sich. Das bin ich. Begriffen. An sich ist an sich. Versteht ihr? Jetzt kommen meine Attribute, Modifikationen, Affektionen, Akzidenzien. Wo ist mein Hemd? Meine Hose? Wo ist die Moral? Wo sind die Manschetten? Ach, die Kategorien sind in der schändlichsten Verwirrung. Es sind 2 Knöpfe zu viel zugeknöpft. Die Dose steckt in der rechten Tasche. Mein ganzes System ist ruiniert. Ha! Was bedeutet der Knopf im Schnupftuch? Kerl, was bedeutet der Knopf? An was wollte ich mich erinnern? Als Eure Majestät diesen Knopf in Ihr Schnupftuch zu knüpfen geruhte, so wollten Sie... Nun? sich an etwas erinnern. Ach, eine verwickelte Antwort. Die Menschen machen mich konfus. Ich bin in der größten Verwirrung. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Trostlos. Es ist einfach trostlos, wenn man nicht weiß. Doch, da kommt ein Diener. Eure Majestät, der Staatsrat ist versammelt. Ja, das ist's. Ich wollte mich an mein Volk erinnern. Kommen Sie, meine Herren. Gehen Sie symmetrisch. Ist es nicht sehr heiß? Nehmen Sie doch auch Ihre Schnupftücher und wischen Sie sich das Gesicht. Ich bin so in Verlegenheit, wenn ich öffentlich sprechen soll. Dieses Gelächter bringt der eben in seiner Gesamtheit versammelte Staatsrat zustande, da ja die Einzelnen wirklich nichts zu lachen haben. Aber in diesem Fall erscheint es nicht ganz am Platze, wenn man bedenkt, dass König Peter eine sehr ernsthafte Erklärung abzugeben hat. Haltung, meine Herren! König Peter vom Reiche Popo erklärt. Meine Lieben und Getreuen, ich wollte euch hiermit kund und zu wissen tun, denn entweder verheiratet sich mein Sohn oder nicht. Entweder oder. Ihr versteht mich doch. Ein drittes gibt es nicht. Der Mensch muss denken. Wenn ich so laut rede, so weiß ich nicht, wer es eigentlich ist. Ich oder ein anderer. Das ängstigt mich. Ich bin ich. Was halten Sie davon, Präsident? Eure Majestät, vielleicht ist es so, vielleicht ist es aber auch nicht so. Ja, vielleicht ist es so, vielleicht ist es aber auch nicht so. Oh, meine Weisen, also von was war eigentlich die Rede? Von was wollte ich sprechen? Och, Präsident, was haben Sie nur so ein kurzes Gedächtnis bei einer so feierlichen Gelegenheit? Die Sitzung ist aufgehoben. Geschmückter Saal. Kerzen brennen, das heißt, im Augenblick brennen sie noch nicht. Aber Prinz Leonce wird sogleich die Anweisung dazu geben. Bitte sehr. Sind alle Läden geschlossen? Zündet die Kerzen an. Weg mit dem Tag. Ich will Nacht. Tiefe, ambrosische Nacht. Stellt die Lampen unter Kristallglocken zwischen die Oleander. Dass sie wie Mädchenaugen unter den Wimpern der Blätter hervorträumen. Rückt die Rosen näher. Dass der Wein wie Tautropfen auf die Kelche sprudle. Musik? Wo ist Rosetta? Leonce. Rosetta. Leonce. Rosetta. Oh, deine Lippen sind träg. Vom Küssen? Vom Gehen. Oh. Ach, Rosetta, ich habe die entsetzliche Arbeit. Nun. Nichts zu tun. Als zu lieben. Freilich Arbeit. Leonce. Oder Beschäftigung. Oder Müßiggang. Du hast recht wie immer, du bist ein kluges Mädchen. Und ich hatte viel auf deiner Scharfsinn. So liebst du mich aus Langeweile? Nein. Ich habe Langeweile, weil ich dich liebe. Oh. Aber ich liebe meine Langeweile wie dich, ihr seid eins. Oh, deutsche Faniente. Ich träume über deinen Augen wie an wunderheimlich tiefen Quellen. Das Kosen deiner Lippen schläfert mich ein wie Wellenrauschen. Komm, liebe Langeweile. Deine Küsse sind ein wollüstiges Gähnen und deine Schritte sind ein zierlicher Hiatus. Du liebst mich, Leonce? Ei, warum nicht? Und immer? Das ist ein langes Wort, immer. Wenn ich dich nun noch 5000 Jahre und 7 Monate liebe, ist's genug? Es ist zwar viel weniger als immer, ist aber doch eine erkleckliche Zeit und wir können uns Zeit nehmen, uns zu lieben. Oder die Zeit kann uns die Liebe nehmen. Oder das Lieben uns die Zeit. Tanze, Rosetta, tanze! Dass die Zeit mit dem Takt deiner niedlichen Füße geht. Oh, meine müden Füße, ihr müsst tanzen in bunten Schuhen und möchtet lieber tief im Boden ruhen. Oh, meine meiner heißen Wangen. Ihr müsst blühen in wilden Posen und möchtet lieber blühen. Zwei weiße Rosen. Oh, meine armen Augen, ihr müsst blitzen im Strahl der Kerzen und schläft im Dunkel lieber aus. Von euren Schmerzen. Oh, eine sterbende Liebe ist schöner als eine werdende. Tränen, Rosette. Ein feiner Epikureismus. Weinen zu können. Stelle dich in die Sonne, damit die köstlichen Tropfen kristallisieren. Es muss prächtige Diamanten geben. Du kannst dir ein Halsband daraus machen lassen. Wohl, Diamanten. Die schneiden mir in die Augen. Ach, Leons. Gib Acht, mein Kopf. Ich habe unsere Liebe darin beigesetzt. Sieh zu den Fenstern meiner Augen hinein. Siehst du, wie schön tot das arme Ding ist? Siehst du die zwei weißen Rosen auf seinen Wangen? Und die zwei roten auf seiner Brust. Stoß mich nicht, dass ihn kein Ärmchen abbricht. Es wäre schade. Ich muss meinen Kopf gerade auf den Schultern tragen, wie die Totenfrau einen Kindersarg. Na. Rosetta. Leon, sieh mich an. Und keinen Preis. Nur einen Blick. Keinen, was meinst du? Mein klein wenig und meine liebe Liebe käme wieder auf die Welt. Ich bin froh, dass ich sie begraben habe. Ich behalte den Eindruck. Ich bin eine arme Waise, ich fürchte mich ganz allein. Ach, lieber Graf, willst du nicht kommen mit mir heim? Ein sonderbares Ding um die Liebe. Man liegt ein Jahr lang schlafwachend zu Bette und an einem schönen Morgen wacht man auf, trinkt ein Glas Wasser, zieht seine Kleider an und fährt sich mit der Hand über die Stirn und besinnt sich. Und besinnt sich. Eure Hoheit, verzeihen. Wie mir selbst, wie mir selbst. Ich verzeihe mir die Gutmütigkeit, Sie anzuhören. Herr Präsident, wollen Sie nicht Platz nehmen? Na, setzen Sie sich nur auf den Boden und genieren Sie sich nicht. Es ist doch der letzte Platz, den Sie einst erhalten. Aber er trägt niemandem etwas ein. Außer dem Totengräber. Geruhen, Eure Hoheit. Aber schnipsen Sie doch nicht so mit den Fingern, wenn Sie mich nicht zum Mörder machen wollen. Wollten gnädigst in Betracht. Mein Gott, stecken Sie doch die Hände in die Hosen oder setzen Sie sich darauf. Sammeln Sie sich. Erlauben, Eure Hoheit. Was? Dass man der zu erwartenden Ankunft von Eurer Hoheit verlobter Braut, der durchlauchtigsten Prinzessin Lena von Pipi, auf morgen sich zu gewärtigen haben, davon lässt Ihre königliche Majestät Eure Hoheit benachrichtigen. Wenn meine Braut mich erwartet, so werde ich ihr den Willen tun und sie auf mich warten lassen. An dem Tage der Vermählung ist ein höchster Wille gesonnen, seine allerhöchsten Willensäußerungen in die Hände Eurer Hoheit niederzulegen. Sagen Sie einem höchsten Willen, dass ich alles tun werde. Das ausgenommen, was ich bleiben lassen werde, was aber jedenfalls nicht so viel sein wird, als wenn es noch einmal so viel wäre. Herr Präsident, Sie entschuldigen, dass ich Sie nicht begleite. Ich habe gerade die Passion zu sitzen. Aber meine Gnade ist so groß, dass ich Sie mit den Beinen kaum ausmessen kann. Herr Präsident, adieu. Valerio? Man rief Valerio. Valerio ist da. Gib dem Herrn das Geleite. Das Geläute? Soll ich dem Herrn Präsidenten eine Schelle anhängen? Soll ich ihn führen, als ob auf allen Vieren ging? Mensch, du bist nichts als ein schlechtes Wortspiel. Du hast weder Vater noch Mutter, sondern die fünf Vokale haben dich miteinander erzeugt. Und Sie, Prinz, sind ein Buch ohne Buchstaben, mit nichts als Gedankenstrichen. Kommen Sie jetzt, Herr Präsident. Es ist eine traurige Sache um das Wort kommen. Will man ein Einkommen, so muss man stehlen. An ein Aufkommen ist nicht zu denken, als wenn man sich hängen lässt. Ein Unterkommen findet man erst, wenn man begraben wird. Und ein Auskommen hat man jeden Augenblick mit seinem Witz, wenn man nichts mehr zu sagen weiß, wie ich zum Beispiel eben. Und Sie, Herr Präsident, ehe Sie noch etwas gesagt haben, Ihr Abkommen haben Sie gefunden und Ihr Fortkommen werden Sie jetzt zu suchen ersuchen. Wie gemein ich mich zum Retter an dem armen Teufel gemacht habe. Es steckt nun aber doch einmal ein gewisser Genuss in einer gewissen Gemeinheit. Heiraten. Das heißt, einen Ziehbrunnen leer trinken. Ach, Valerio, hast du es gehört? Nun, Sie sollen König werden. Das ist eine lustige Sache. Mm. Man kann den ganzen Tag spazieren fahren und den Leuten die Hüte verderben durchs viele Abziehen. Man kann aus ordentlichen Menschen ordentliche Soldaten ausschneiden, sodass alles ganz natürlich wird. Man kann schwarze Fräcke und weiße Halsbinden zu Staatsdienern machen. Und wenn man stirbt, so laufen alle blanken Knöpfe blau an und die Glockenstricke reißen wie Zwirnsfäden von vielen Leuten. Ist das nicht unterhalten? Valerio, wir müssen etwas anderes treiben. Rate. Ach, die Wissenschaft. Die Wissenschaft. Wir wollen Gelehrte werden. A priori oder a posteriori? A priori. Das muss man bei meinem Herrn Vater lernen. Und a posteriori fängt alles an wie ein altes Märchen. Es war einmal. So wollen wir Genies werden. Noch die Nachtigall der Poesie schlägt den ganzen Tag über unserem Haupt. Aber das Feinste geht zum Teufel, wenn wir die Federn ausreißen und in die Tinte oder die Farbe tauchen. So wollen wir nützliche Mitglieder der menschlichen Gesellschaft werden. Lieber möchte ich meine Demission als Mensch geben. So wollen wir zum Teufel gehen. Der Teufel ist nur des Kontrastes wegen da. Damit wir begreifen sollen, dass am Himmel doch eigentlich etwas sei. Ach, Valerio. Valerio, jetzt hab ich's. Fühlst du nicht das Wehen aus dem Süden? Da fühlst du nicht, wie der tiefblaue, glühende Äther auf- und abwogt? Wie das Licht blitzt von dem goldenen, sonnigen Boden, von der heiligen Salzflut und den Marmorsäulen und Leibern? Der große Pan schläft und die ehernen Gestalten träumen im Schatten über den tief rauschenden Wellen von dem alten Zauberer Virgil, von Tarantella und Tamburin und tiefen, tollen Nächten voll Masken, Fackeln und Gitarren. Ein Lazzaroni, Valerio! Ein Lazzaroni! Wir gehen nach Italien! Zweifellos ist die Musik hier am Platze und ich möchte Sie, meine Damen und Herren, nicht der Freude berauben, sie genießen zu können, zumal durchaus nicht sicher ist, dass die beiden Herren Leonce und Valerio ihre Pläne sofort und konsequent ausführen. Also bitte, hören Sie ein wenig zu. Das genügt. Die beiden Herren haben sich tatsächlich auf die Reise begeben. Das ist sehr schön. Das ist sehr lobenswert. Ich möchte sagen, ein köstlicher Einfall. Ein köstlicher Einfall. Wir sind schon durch ein Dutzend Fürstentümer, durch ein halbes Dutzend Großherzogtümer und durch ein paar Königreiche gelaufen. Und das in der größten Übereilung in einem halben Tag. Und warum? Weil man König werden und eine schöne Prinzessin heiraten soll. Und Sie leben noch in einer solchen Lage. Ich begreife Ihre Resignation nicht. Ich begreife nicht, dass Sie nicht Arsenik genommen, sich auf das Geländer des Kirchturms gestellt und sich eine Kugel durch den Kopf gejagt haben, um es ja nicht zu verfehlen. Aber Valerio, die Ideale. Ich habe das Ideal eines Frauenzimmers in mir und muss es suchen. Sie ist unendlich schön und unendlich geistlos. Die Schönheit ist da so hilflos, so rührend wie ein neugeborenes Kind. Es ist ein köstlicher Kontrast. Diese himmlisch stupiden Augen, dieser göttlich einfältige Mund, dieses schafsnasige griechische Profil, dieser geistige Tod in diesem geistlosen Leib. Teufel, da sind wir schon wieder auf der Grenze. Das ist ein Land wie eine Zwiebel. Nichts als Schalen. Oder wie ineinander gesteckte Schachteln. In der größten sind nichts als Schachteln und in der kleinsten ist gar nichts. Lassen wir es genug sein mit Klagen über Grenzen und Begrenztheit. Hat es doch für uns das Gute, dass die beiden, Leonce und Valerio, ihrem Fluchtgedanken nicht so unbedingt treu bleiben. Ein Wirtshaus, eine Flasche Wein und außerdem es ist Abend. Welch unheimlicher Abend. Welch unheimlicher Abend. Da unten ist alles still. Und da oben wechseln und ziehen die Wolken und der Sonnenschein geht und kommt wieder. Sieh, was seltsame Gestalten sich dort jagen. Sieh die langen weißen Schatten mit den entsetzlich mageren Beinen und Fledermausschwingen. Und alles so rasch, so wirr. Und da unten rührt sich kein Blatt, kein Halm. Die Erde hat sich ängstlich zusammengeschmiegt wie ein Kind. Und über ihre Wiege schreiten die Gespenster. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Mir ist ganz behaglich zumute. Die Sonne sieht aus wie ein Wirtshausschild und die feurigen Wolken darüber wie die Aufschrift Wirtshaus zur goldenen Sonne. Die Erde und das Wasser da unten sind wie ein Tisch, auf dem Wein verschüttet ist. Und wir liegen darauf wie Spielkarten, mit denen Gott und der Teufel aus Langeweile eine Partie machen. Und ihr seid ein Kartenkönig und ich bin ein Kartenbube. Es fehlt nur noch eine Dame. Eine wunderschöne Dame mit einem großen Lebkuchenherz auf der Brust und einer mächtigen Tulpe, worin die Nase sentimental versinkt. Und bei Gott, da ist sie. Es ist aber eigentlich keine Tulpe, sondern eine Prise Tabak. Und es ist eigentlich keine Nase, sondern ein Rüssel. Es muss ein gezauberter Tag sein. Die Sonne geht nicht unter. Und es ist so unendlich lang seit unserer Flucht. Nicht doch, meine Liebe. Die Blumen sind ja kaum welk, die ich zum Abend brach, als wir aus dem Garten gingen. Und wo wollen wir ruhen? Wir sind noch auf gar nichts gestoßen. Ich sehe kein Kloster, keinen Eremiten, keinen Schäfer. Wir haben alles wohl anders geträumt mit unseren Büchern hinter der Mauer unseres Gartens, zwischen unseren Myrten und Oleandern. Oh, die Welt ist abscheulich. An einen irrenden Königssohn ist gar nicht zu denken. Armes Kind. Wie bleich sie sind unter ihren blitzenden Steinen. Oh Gott, ich könnte lieben. Warum nicht? Man geht ja so einsam und tastet nach einer Hand, die einen hielte. Bis die Leichenfrau die Hände auseinandernehme und sie jedem über die Brust faltete. Aber warum schlägt man einen Nagel durch zwei Hände, die sich nicht suchten? Was hat meine arme Hand getan? Dieser Ring sticht mich wie eine Natter. Aber... er soll ja ein wahrer Don Carlos sein. Aber ein Mann, den man nicht liebt? Oh. Pui, siehst du, ich schäme mich. Morgen ist aller Duft und Glanz von mir gestreift. Bin ich denn wie die arme, hilflose Quelle, die jedes Bild, das sich über sie bückt, in ihrem stillen Grund abspiegeln muss? Die Blumen öffnen und schließen, wie sie wollen, ihre Kelche der Morgensonne und dem Abendwind. Ist denn die Tochter eines Königs weniger als eine Blume? Mein Kind, ich kann dich nicht so sehen. Es kann nicht so gehen, es tötet dich. Vielleicht, wer weiß, ich habe so etwas im Kopf. Wir wollen sehen. Wir wollen ein Obdach suchen, es wird Abend, komm. Was diese Dame, pardon, was die Gouvernante im Kopf hat, weiß ich noch nicht recht zu sagen. Wir müssen uns zunächst damit zufrieden geben, dass sie und die Prinzessin Lena sich nun ebenfalls dem Wirtshaus zuwenden. Aber vielleicht dürfen wir den beiden wie Leonce und Valerio eine gute Nacht wünschen. Zu spät. Es öffnet sich die Wirtshaustür. Heraustritt Valerio. Es ist eine schöne Sache um die Natur. Sie wäre aber doch noch schöner, wenn es keine Schnaken gäbe, die Wirtsbetten etwas reinlicher wären und die Totenuhren nicht so in den Wänden pickten. Drin schnarchen die Menschen und draußen quaken die Frösche. Drin pfeifen die Hausgrillen und draußen die Feldgrillen. Ach, lieber Rasen, dies ist ein rasender Entschluss. Es öffnet sich die Wirtshaustür. Heraustritt Leonce. Oh, Nacht, balsamisch wie die erste, die auf das Paradies herabsank. Und wieder öffnet sich die Wirtshaustür. Heraustritt Lena. Die Grasmücke hat im Tau gezwitschert. Die Nacht schläft tiefer. Ihre Wange wird bleicher und ihr Atem stiller. Der Mond ist wie ein schlafendes Kind. Die goldenen Locken sind ihm im Schlaf über das liebe Gesicht heruntergefallen. Oh, sein Schlaf ist tot. Wie der tote Engel auf seinem dunklen Kissen ruht. Und die Sterne gleich Kerzen um ihn brennen. Armes Kind, es ist traurig, tot und so allein. Steh auf in deinem weißen Kleid und wandle hinter der Leiche durch die Nacht und singe ihr das Sterbelied. Wer spricht da? Ein Traum. Träume sind selig. So träume dich selig und lass mich dein seliger Traum sein. Der Tod ist der seligste Traum. So lass mich dein Todesengel sein. Lass meine Lippen sich gleich seinen Schwingen auf deine Augen senken. Schöne Leiche, du ruhst so lieblich auf dem schwarzen Bahrtuch der Nacht, dass die Natur das Leben hasst und sich in den Tod verliebt. Nein, lass mich. Lass mich. Heiraten? Seit wann haben es eure Hoheit zum ewigen Kalender gebracht? Weiß sie auch, wer sie sind? Sie weiß nur, dass sie mich liebt. Und weiß eure Hoheit auch, wer sie ist? Dummkopf. Frag doch die Nelke und die Tauperle nach ihrem Namen. Ach, das heißt, sie ist überhaupt etwas, wenn das nicht schon zu unzart ist und nach dem Signalement schmeckt. Aber wie soll das gehen? Prinz, bin ich Minister, wenn Sie heute vor Ihrem Vater mit der unaussprechlichen, namenlosen, mittels des Ehesegens zusammengeschmiedet werden? Ihr Wort? Mein Wort. Der arme Teufel Valerio empfiehlt sich seiner Exzellenz, dem Herrn Staatsminister Valerio von Valerienthal. Was will der Herr? Ich kenne ihn nicht. Fort, Schlingel! Freier Platz vor dem Schloss des Königs Peter. Bauern im Sonntagsputz, Tannenzweige haltend und das junge Paar erwartend. Mit den Bauern der Schulmeister, vor ihnen der Landrat. Lieber Herr Schulmeister, wie halten sich eure Leute? Sie halten sich so gut in ihren Leiden, dass sie sich schon seit geraumer Zeit aneinander halten. Ach. Sie gießen brav Spiritus in sich, sonst könnten sie sich in der Hitze unmöglich so lange halten. So? Courage, ihr Leute! Courage, ihr Leute! Courage! Ihr Leute. Streckt eure Tannenzweige grad vor euch hin, damit man meint, ihr wärt ein Tannenwald und eure Nasen die Erdbeeren und eure Dreimaster die Hörner vom Wildbrett und eure hirschledernen Hosen der Mondschein darin. Und merkt's euch, der Hinterste läuft immer vor den Vordersten, damit es aussieht, als wärt ihr ins Quadrat erhoben. Und Schulmeister, ihr steht vor die Nüchternheit. Versteht sich. Denn ich kann vor Nüchternheit kaum noch stehen. Gebt acht, Leute. Im Programm steht, sämtliche Untertanen werden von freien Stücken, reinlich gekleidet, wohlgenährt und mit zufriedenen Gesichtern, sich längs der Landstraße aufstellen. Macht uns keine Schande. Seid standhaft. Kratzt euch nicht hinter den Ohren, schneuzt euch die Nasen nicht, solange das hohe Paar vorbeifährt. Und zeigt die gehörige Rührung. Oder es werden rührende Mittel gebraucht werden. Erkennt, was man für euch tut. Man hat euch gerade so gestellt, dass der Wind von der Küche über euch geht und ihr auch einmal in eurem Leben einen Braten riecht. Könnt ihr noch eure Lektion, hä? Wie? Wie? Wat? Wat? Wie? Wat? Wie? Wat? Wie? Wat? Wie? Wat? Wie? Wat? So, Herr Landrat, Sie sehen, wie die Intelligenz im Steigen ist. Bedenken Sie, es ist Latein. Wir geben aber auch heute Abend einen transparenten Ball mittels der Löcher in unseren Jacken und Hosen und schlagen uns mit unseren Fäusten Kokarden an die Köpfe. Verzeihen Sie, meine Damen und Herren, wenn ich Sie durch unsere lieben guten Bauern einmal die Kehrseite der Medaille kennen ließ. Wir wollen uns nicht weiter gestört fühlen, so wenig wie die Damen und Herren am Hofe. Also, auch die Prinzessin ist verschwunden? Hat man noch keine Spur von unserem geliebten Erbprinzen? Sind meine Befehle befolgt? Werden die Grenzen beobachtet? Ja, Majestät. Die Aussicht von diesem Saal gestattet uns die strengste Aufsicht. Was hast du gesehen? Ein Hund, der seinen Herrn sucht, ist durch das Reich gelaufen. Und du? Es geht jemand auf der Nordgrenze spazieren. Aber es ist nicht der Prinz, ich könnte ihn erkennen. Und du? Sie verzeihen, nichts. Das ist sehr wenig. Und du? Auch nichts. Das ist ebenso wenig. Aber, Staatsrat, habe ich nicht den Beschluss gefasst, dass meine königliche Majestät sich an diesem Tage freuen und dass an ihm die Hochzeit gefeiert werden sollte? War das nicht unser festester Entschluss? Ja, Eure Majestät. So ist es protokolliert und aufgezeichnet. Ja, und würde ich mich nicht kompromittieren, wenn ich meinen Beschluss nicht ausführte? Wenn es anders für Eure Majestät möglich wäre, sich zu kompromittieren, so wäre dies ein Fall, worin sie sich kompromittieren könnte. Habe ich nicht mein königliches Wort gegeben? Ja, ich werde mich freuen. Oh, ich bin außerordentlich froh. Wir teilen sämtlich die Gefühle Eurer Majestät, soweit es für Untertanen möglich und schicklich ist. Oh, ich weiß mir vor Freude nicht zu helfen. Ich werde meinen Kammerherrn rote Röcke machen lassen. Ich werde einige Kadetten zu Leutnants machen. Ich werde meinen Untertanen erlauben. Aber die Hochzeit, lautet die andere Hälfte des Beschlusses nicht, dass die Hochzeit gefeiert werden sollte? Ja, Eure Majestät. Ja, wenn aber der Prinz nicht kommt und die Prinzessin auch nicht? Ja, wenn der Prinz nicht kommt und die Prinzessin auch nicht, dann? Dann können sie eben nicht heiraten. Halt! Ist der Schluss logisch? Wenn, dann richtig. Aber mein Wort, mein königliches Wort. Tröste Eure Majestät sich mit anderen Majestäten. Ein königliches Wort ist ein Ding, das nichts ist. Seht ihr noch nichts? Eure Majestät, gar nichts. Ich hatte beschlossen, mich zu freuen. Gerade mit dem Glockenschlag 12 wollte ich anfangen und wollte mich volle 12 Stunden freuen. Ich werde ganz melancholisch. Alle Untertanen werden aufgefordert, die Gefühle Eurer Majestät zu teilen. Denjenigen, welche kein Schnupftuch bei sich haben, ist das Weinen jedoch anstandshalber untersagt. Es ist sowas wie ein Vorsprung, wie eine Nase. Das Übrige ist noch nicht über die Grenze. Und dann sehe ich noch einen Mann. Und dann noch zwei Personen entgegengesetzten Geschlechts. In welcher Richtung? Sie kommen näher. Sie gehen auf das Schloss zu. Da sind sie. Wer seid ihr? Was sollen die Masken vor euren Gesichtern? Weiß ich's. Das? Oder das? Oder das? Wahrhaftig, ich bekomme Angst. Ich könnte mich so ganz auseinanderschälen und blättern. Aber, irgendetwas müsst ihr doch noch sein. Was soll die Maskerade? Eigentlich wollte ich einer hohen und geehrten Gesellschaft verkündigen, dass hiermit die zwei weltberühmten Automaten angekommen sind. Und dass ich vielleicht der dritte und merkwürdigste von beiden bin. Wenn ich eigentlich selbst recht wüsste, wer ich wäre, worüber man übrigens sich nicht wundern dürfte, da ich selbst gar nichts von dem weiß, was ich rede. Ja, auch nicht einmal weiß, dass ich es nicht weiß. Sodass es höchstwahrscheinlich ist, dass man mich nur so reden lässt und es eigentlich nichts als Walzen und Windschläuche sind, die das alles sagen. Sehen Sie hier, meine Damen und Herren, zwei Personen beiderlei Geschlechts. Ein Männchen und ein Weibchen. Einen Herrn und eine Dame. Nichts als Kunst und Mechanismus, nichts als Pappendeckel und Uhrfedern. Jeder hat eine feine, feine Feder von Rubin unter dem Nagel der kleinen Zehe am rechten Fuß. Man drückt ein klein wenig und die Mechanik läuft volle 50 Jahre. Diese Personen sind so vollkommen gearbeitet, dass man sie von anderen Menschen gar nicht unterscheiden könnte, wenn man nicht wüsste, dass sie bloße Pappdeckel sind. Man könnte sie eigentlich zu Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft machen. Sie sind sehr edel, denn sie sprechen Hochdeutsch. Sie sind sehr moralisch, denn sie stehen auf den Glockenschlag auf, essen auf den Glockenschlag zu Mittag und gehen auf den Glockenschlag zu Bett. Auch haben sie eine gute Verdauung, was beweist, dass sie ein gutes Gewissen haben. Sie haben ein feines, sittliches Gefühl, denn die Dame hat gar kein Wort für den Begriff Beinkleider und dem Herrn ist es rein unmöglich, hinter einem Frauenzimmer eine Treppe hinauf oder vor ihr hinunter zu gehen. Sie sind sehr gebildet, denn die Dame singt alle neuen Opern und der Herr trägt Manschetten. Geben Sie Acht, meine Herren und Damen. Sie sind jetzt in einem interessanten Stadium. Der Mechanismus der Liebe fängt an, sich zu äußern. Der Herr hat der Dame schon einige Male den Schal getragen, die Dame hat schon einige Male die Augen verdreht und gen Himmel geblickt. Beide haben schon mehrmals geflüstert, Glaube, Liebe, Hoffnung. Beide sehen bereits ganz akkordiert aus. Es fehlt nur noch das winzige Wörtchen. Amen! In Effigie. Präsident, wenn man einen Menschen in Effigie hängen lässt, ist das nicht ebenso gut, als wenn er ordentlich gehängt wurde? Verzeihen, Eure Majestät. Es ist noch viel besser, denn es geschieht ihm kein Leid dabei und er wird dennoch gehängt. Jetzt hab ich's. Wir feiern die Hochzeit in Effigie. Das ist die Prinzessin. Das ist der Prinz. Ich werde meinen Beschluss durchsetzen. Ich werde mich freuen. Lasst die Glocken läuten. Macht eure Glückwünsche zurecht. Hurtig, hurtig, Herr Hofprediger. Fang an. Lass deine vermaledeiten Gesichter und fang an. Wohlauf. Wenn wir oder aber... Sentimal und all die Weil. Denn... Es war vor der Erschaffung der Welt, dass Gott Langeweile hatte. Machen Sie es nur kurz, Bester. Geruhen, Eurer Hoheit, Prinz Lyons vom Reiche Popo. Und geruhen, Eurer Hoheit, Prinzessin Lena vom Reiche Pipi. Und geruhen, Eure Hoheiten gegenseitig, sich beiderseitig einander haben zu wollen. So sprechen Sie ein lautes und vernehmliches Ja. Ja. Ja. So sage ich Amen. Gut gemacht, kurz und bündig. So wären denn das Männlein und Fräulein erschaffen und alle Tiere stehen um sie. Und nun, mein Herr, nehmen Sie die Maske ab. Der Prinz, mein Sohn, ich bin verloren, ich bin betrogen. Wer ist die Person? Ich lasse alles für ungültig erklären. Noch nicht, Majestät, auch die Dame demaskiert sich. Voilà. Lena? Leons. Ei, Lena, ich glaube, das war die Flucht in das Paradies. Ich bin betrogen. Ich bin betrogen. Oh, Zufall. Oh, Vorsehung. Ich muss lachen. Eure Hoheiten sind wahrhaftig durch den Zufall einander zugefallen. Ich hoffe, sie werden den Zufall zu Gefallen aneinander finden. Dass meine alten Augen endlich das sehen konnten. Ein ehrender Königssohn. Jetzt sterbe ich ruhig. Meine Kinder, ich bin gerührt. Ich weiß mir vor Rührung kaum zu heftig. Ich bin der glücklichste Mann. Ich lege aber auch hiermit feierlichst die Regierung in deine Hände, mein Sohn, und werde sogleich ungestört zu denken anfangen. Mein Sohn, du überlässt mir diese Weisen, meinen Staatsrat, damit sie mich in meinen Bemühungen unterstützen. Kommen Sie, meine Herren, wir müssen denken. Wir müssen ungestört denken. Der Mensch vorhin hat mich ganz konfus gemacht. Ich muss mich wieder heraushelfen. Meine Herren, meine Gemahlin und ich bedauern unendlich, dass Sie uns heute so lange zu Diensten gestanden sind. Ihre Stellung ist so traurig, dass wir um keinen Preis Ihre Standhaftigkeit länger auf die Probe stellen möchten. Gehen Sie jetzt nach Hause. Aber vergessen Sie Ihre Reden, Predigten und Verse nicht. Denn morgen fangen wir in aller Ruhe und Gemütlichkeit den Spaß noch einmal von vorne an. Auf Wiedersehen. Nun, Lena, siehst du jetzt, dass wir die Taschen voll haben? Voll Puppen und Spielzeug? Was wollen wir damit anfangen? Wollen wir ihnen Schnurrbärte machen und ihnen Säbel anhängen? Wollen wir ihnen Fräcke anziehen und sie Politik und Diplomatie treiben lassen und uns mit dem Mikroskop daneben setzen? Oder hast du Verlangen nach einer Drehorgel, auf der die milchweißen ästhetischen Spitzmäuse herummuschen? Wollen wir ein Theater bauen? Ah, ich weiß besser, was du willst. Wir lassen alle Uhren zerschlagen, alle Kalender verbieten und zählen Stunden und Monden nur nach der Blume nur. Nur nach Blüte und Frucht. Und dann umstellen wir das Ländchen mit Brennspiegeln, dass es keinen Winter mehr gibt. Und wir uns im Sommer bis Ischia und Capri hinauf destillieren. Und wir das ganze Jahr zwischen Rosen und Veilchen, zwischen Orangen und Lorbeer stecken. Und ich werde Staatsminister. Und es wird ein Dekret erlassen, dass, wer sich Schwielen in die Hände schafft unter Kuratel gestellt wird, dass wer sich krank arbeitet, kriminalistisch strafbar ist, dass jeder, der sich rühmt, sein Brot im Schweiße seines Angesichts zu essen, für verrückt und der menschlichen Gesellschaft gefährlich erklärt wird. Und dann legen wir uns in den Schatten und bitten Gott um Makaroni, Melonen und Feigen, um musikalische Kehlen, klassische Leiber und eine kommende Religion.